herzlich willkommen zum Uncast Episode 445. Ich punch dir ins Display. Ha! Thema heute, warum ich Hole Punches im Display besser finde als einen Notch. Android Q, wenn der Dark Mode alias Stubenhocker-Modus das Hauptthema ist. Und nicht vergessen, morgen stellt Honor das View 20 vor. Und dazu sage ich noch kurz was. Dann haben wir jede Menge News und auch in der Community wieder was. Und die App der Woche, diesmal ist es fast schon ein Notruf, diese App zu nutzen. Ja, werdet ihr noch erfahren. Okay, dann würde ich mal sagen, wir fangen gleich an mit dem ersten Thema. Ich versuche es heute mal nicht so lang zu machen. Ich weiß, sage ich jedes Mal, warum ich die Hole-Punch-Display besser finde. Ganz klar, mir geht es hauptsächlich darum, dass möglichst viel Platz vom Display zur Verfügung steht. Ich finde mit diesem Hole-Punch, zumindest das, wie es bisher umgesetzt wurde von den Firmen, das erste Gerät wird jetzt erscheinen, das ist ja das Honor View 20, wird wirklich extrem wenig Platz verbraucht. Ich habe, und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich jetzt gerade wieder mit diesem Thema rausrücke, ich habe wieder einen Artikel gelesen, Leute, da ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, ich weiß, es gibt Notch-Hasser und jetzt gibt es auch noch Leute, die den Hole-Punch noch mehr hassen als den Notch. Nur schade ist, dass dann, wenn dann solche Leute in maßgeblichen Redaktionen sitzen, ja, solche Leute sind auch zum Beispiel an den Niedergang von Allo schuld, ja. Ich kann sowas nicht ganz nachvollziehen. Man sollte doch ein bisschen mehr vielleicht darüber nachdenken, was für einen großen Müll man schreibt. Ja? Und sich überlegen, was die Alternativen wären. Ja? Einen Bessel oben, wo dann die Kamera drin ist und komplett ein ganzes Teil von dem Bildschirm weglässt. Ja, in dem Artikel wurde gesagt, dass ein Hole Punch und ein Notch genau das Gegenteil machen würden. Es würde noch mehr Display weggenommen werden. Ich meine, wie blöd muss man sein, um das nicht zu verstehen? Da kann man einfach nachmessen, ja, vielleicht, und dann eine einfache Flächenberechnung machen und dann weiß man, wie viel vom Display wegfällt, ja. Bei der gleichen Größe vom Gerät. Natürlich, ich kann das Teil auch so groß machen wie ein Backstein. Ja. Und dann habe ich vielleicht oben noch den Platz eben für die Kamera. Aber ich könnte dann trotzdem noch ein größeres Display machen, wenn da oben kein Bezel wäre, habe ich eben Notch gesagt. Nein, kein Bezel wäre für die Kamera. Stattdessen ein Mini-Notch oder eben ein Hole-Punch. Ja, also das heißt so ein Loch im Display, wo dann eben die Kamera ist. Das kann man auch ganz gut kaschieren übrigens. Und es ist mit dem Wallpaper. Ja, und es ist wirklich auch schön, wie wenig Platz das verbraucht. Also minimal, das ist sehr, sehr schön und bringt genau das, was ich eigentlich auch will, nämlich, dass man maximaler Bildschirm zur Verfügung hat, ohne dass das Gerät dafür größer wird. Und wie gesagt, es gibt da keine Grenze. Wenn das Gerät größer ist, dann könnte man trotzdem noch einen größeren Bildschirm nutzen stattdessen. Ja? Alles, wo vorne auf der Vorderseite kein Bildschirm ist, ist unnütz vertaner Platz. Ja, und das sollte so gering wie möglich sein. So. Ein Notch ist aus dem Grund meiner Meinung nach nicht ganz so schön, weil er quasi eine Verbindung mit dem Mini-Rahmen, der da noch vorhanden ist, bringt. Ja, und auch manchmal etwas breiter angesetzt ist, um eine Form zum Beispiel zu geben, ja, breiter angesetzt ist, als er eigentlich sein müsste. Ein Hole Punch ist wirklich nur das, was unbedingt sein muss für die Kamera. Fertig. Ja. Und damit hat es sich. Und das finde ich absolut genial. Und somit werden wir auch, und das hoffe ich auch, noch mehr Geräte mit Hole Punch sehen. Ich glaube, Samsung hat eines, zumindest eines seiner S10-Modelle wird ein Hole Punch Display haben. Verschiedene andere Firmen haben angekündigt ein Hole Punch Display. Und deswegen lässt es hoffen, dass da in Zukunft mehr von diesen Sachen benutzt wird. Wie gesagt, das, was ich mir noch gefallen gelasse, ist ein Notch. Ja. Was ich mir nicht mehr gefallen lasse, ist oben ein ganzer Balken, der nichts erfüllt, außer dass in der Mitte dann oder an der Seite irgendwo eine kleine Kamera ist. Ja. Und das war's. Und der ganze Rest vom Platz ist einfach nur vertan. Das geht nicht. Gut, so viel zu dem Thema. Ich wollte es mal erwähnen. Bringen wird's nichts, weil also die Seite, die diesen Artikel veröffentlicht hat, die hat am Tag so viel Klicks. Also das ist der absolute Wahnsinn. Und leider, wenn dann solche Querulanten, ja, dann halt sowas schreiben, dann hetzt man die Menschen auch damit auf, ja. Und das sehe ich immer wieder und es ist ziemlich schäbig, aber naja, was soll man machen in der Tech-Presse, in einem, ja, mehr oder minder ist es ja ein Blog, wenn man so will, ja. Da gibt es halt keine ethische Verpflichtung für Neutralität. Blogs leben ja davon, dass sie eben nicht neutral sind. Da kann man natürlich keinen Vorwurf machen. Schade ist es trotzdem, dass wegen solchen Menschen dann gute Dinge den Bach runtergehen, nur weil sie da vielleicht privat eine andere Meinung haben und das unbedingt auch in die Redaktion mit reinschleppen müssen. Ziemlich schäbig und traurig sowas. Okay, Android Q, wenn der Dark Mode, ja, auch genannt der Stubenhocker-Modus, ja, das Hauptthema ist. Ich habe ja schon mich schon mal drüber ausgelassen, ja. Also jeder, der so ein Gerät draußen nutzt, der weiß, dass man schwarz auf weiß besser sehen kann als weiß auf schwarz. Das ist ganz einfach von der Physik her so, ja. Wenn man draußen ist, ist es heller. Dort, wo kein Licht reflektiert wird, also dort, wo kein Licht ausgestrahlt oder reflektiert wird, ist es schwarz. Dort, wo Licht ausgestrahlt oder reflektiert wird, ist es hell, also weiß. Wenn man jetzt das umdreht und das Display wird angestrahlt und auch die schwärzesten Displays reflektieren einfach einen Teil vom Sonnenlicht, ja, sowohl der hintere LCD als auch das vordere Glas, ja, hat man die schwarze Fläche heller als normalerweise. Auf einer hellen Fläche etwas Helles zu erkennen, ist wesentlich schwerer, als auf einer hellen Fläche etwas Dunkleres zu erkennen. Ja? Und damit sind wir beim Grund dafür, dass ein Dark-Modus eigentlich nur für die Leute ist, die den ganzen Tag in der Wohnung sitzen oder nachts sich das Ding vor die Nase halten oder im Bett was lesen wollen. Ja. Und dann ist es klar, dann ist das hell, das blendet einem dann natürlich. Das ist nicht schön, ja, dann für die Augen. Aber wenn man draußen ist, ist es einfach ein Muss, dass es ein Light-Modus ist. Deswegen ist bei mir ein Light-Modus absolute Voraussetzung. Ich nehme kein Programm auf meinem Smartphone, das keinen Light-Modus hat. Ja. Denn was soll ich damit anfangen? Ich bin nun mal oft draußen mit dem Teil. Ja. Und ich will auch was erkennen können. Ja. Also es ist wirklich ziemlich schäbig, das Ganze wieder mal, ne? Mit diesem Dark-Modus, dass da so eine Armada an Leuten auftauchen, die jetzt eben denken, weil sie das daheim eben schrecklich finden, dass das unbedingt für alle Menschen so sein soll. Ja, weil die, ich würde es euch wundern, aber so die Mehrheit der Menschen nutzt ein Smartphone, sogar wenn man draußen ist. Ja, soll passieren. Ne? Und deswegen halte ich das Ganze für sinnlos. Ganz im Gegensatz zum Computer, da habe ich generell Dark Themes. Also da ist bei mir der Bildschirm schwarz und die Schrift hell. Ja, warum? Weil das Ding nicht draußen ist bei mir. Ja. Und im Zimmer genau umgekehrt ist. Und jetzt eben bei Android Q überall, ja, lese ich jetzt, wie toll und das endlich hört man auf die Nutzer und Wahnsinn, super, danke Google, ja, Dark-Modus jetzt. Also, wenn das große Feature von Android Q ist, dann, dann muss ich mir über irgendwelche Updates sowieso keine Gedanken mehr machen, weil dann brauche ich das auch nicht. Es gibt zum Glück vielleicht noch ein paar andere Sachen, ja, aber man könnte wirklich meinen, dass das Ganze nur um diesen Dark-Modus dreht, ja, systemweiter Dark-Modus. Ich hoffe nur, also ich sehe hier, es gibt zumindest in dieser frühen Testversion von Android Q, diesem Leak, gibt es eine Option, dass man den Dark-Modus auch dauerhaft ausschalten kann. Ja? Das wäre genau das, was ich will, weil für abends und für schwache Beleuchtung habe ich da eben auf dem Smartphone auch noch eine andere Hilfe dafür. Ich nutze diesen Nachtmodus dafür, ja, der das ganze Display etwas herunterdimmt und natürlich auch die Blautöne rausnimmt, ja, so dass es viel, viel angenehmer ist für die Augen und natürlich auch das Adaptive Brightness, früher auch mal, automatische Helligkeitseinstellung genannt, heute ist es wieder OAI, ne? Das heißt, dass wenn ich in einer dunklen Umgebung bin, wird das Display so weit heruntergedimmt, dass es okay ist. Das hat noch einen Vorteil, das spart Unmengen an Akkuleistung. Ja, das heißt, das Smartphone hält wesentlich länger, als wenn ich einfach nur bei gleicher Bildschirmhelligkeit den Dark-Modus aufrufe. Dann wird nämlich maximal noch bei einem AMOLED-Screen etwas Strom gespart, bei einem LCD-Display überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, da würde es mehr bringen, wenn ich einen Light-Modus nehme und die Bildhelligkeit dann so weit herunter schraube, dass ich es eben noch lesen kann. Ja. Aber na gut, ne? Die super coolen Überhacker, ja, genau, die regelmäßig dann sich die Hollywood-Streifchen angucken, ne? Nix gegen Hackers, der ist cool, ja, aber die wollen ja unbedingt Dark-Modus, weil es ja so cool, ne? Wenn es dark ist. Yeah, genau. Nicht vergessen, am 22. Januar, also morgen, am Dienstag, ja, stellt Honor das U20 vor und es gibt einen Livestream in der Line-Community und da könnt ihr da reinschalten. Ich werde währenddessen natürlich etliches dazu sagen, ja, oder auch entsetzt sein. Das wird sich dann zeigen, je nachdem, was hier noch weiter präsentiert wird. Ich erwarte zwar keine allzu großen Überraschungen, sage ich mal so, aber man weiß ja nie genau bei so einer Vorstellung, was da los ist. Interessant finde ich den Ansatz übrigens mit diesem Hole Punch, dass das mit Wallpapers kaschiert werden kann. Das finde ich sehr, sehr, sehr interessant, ja. Wie das Ganze geht, also ich habe da schon Beispielbilder gesehen, zum Beispiel sieht man da einen Storch, ja, in der entsprechenden Größe als Hintergrundbild, ja, und das Auge des Storches ist dann genau an der Stelle, wo der Hole Punch ist. Und das fügt sich dann quasi nahtlos ein. Oder zum Beispiel Bilder, wo eine Sonne zu sehen ist, ja, und also so unter Wasser, ja, so die Sonne von unter Wasser aus gesehen, ja, und die Taucher tauchen dann Richtung des Lichts auf, ja, und in der Mitte der Sonne ist dann dieser Hole Punch. Und das sieht dann fast aus wie so eine Sonnenfinsternis, ja, wo die Taucher dann hingehen. Also richtig cool, schwierig zu beschreiben, ja, aber richtig genial, die Idee auch. Und wenn man das weiterdenkt, dann gibt es unendlich viele Möglichkeiten, um diesen Hole Punch zu kaschieren übrigens. Sag ich mal, an diesen Stellen, dunkler Wallpaper beispielsweise, an diesen Stellen würde da auch helfen, ja, beispielsweise, da wäre dann quasi unsichtbar fast, und aber so einfach machen die es natürlich nicht, es gibt viel interessantere Möglichkeiten, um das hier zu kaschieren, ja. Cool. Muss man es kaschieren? Nein, eigentlich nicht, sieht auch so cool aus, aber wer es eben will, der kann das gerne. So, zum Livestream sage ich nachher auch noch was, und zur Verlinkung würde ich auch noch kurz im Community-Bereich was sagen. So, jetzt komme ich zu den News. Der Lego Movie Maker ist mir diesmal ein bisschen ins Auge gefallen. Ich habe hier einen Link auch in den Shownotes drin dafür, für diese App. Die Links übrigens nur noch auf uncast.thenetcast.com. Der Hintergrund ist übrigens auch der, dass YouTube eben Links nicht mehr gerne sieht in den Videos, ja, aber das werde ich im Community-Bereich noch ein bisschen genauer erklären. Also Lego Movie Maker, ich finde es ganz lustig, da kann man quasi mit den Lego Figuren und Bausteinen und so weiter, also Sachen natürlich ganz normal machen, hat dann eben so eine Stop-Motion-Kamera-App, mit der man dann eben quasi die Lego-Figuren animieren kann. Ja. Das ist in einer recht einfachen, simplen Weise gemacht. Stop-Motion-Animationen gibt es natürlich schon sehr, sehr lange, auch bei Android. Es gibt sehr ausgereifte Programme, aber die sind halt auch ein bisschen komplizierter, sage ich mal. Und mit diesem Lego Movie Maker wird das alles ziemlich einfach. Klar, man hat natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten, aber für das, was es eben gedacht ist, ist es super gut und macht riesen Spaß. Könnt ihr euch mal angucken. Dann gibt es noch was, Network Storage für das Shield TV. Ich weiß, dass hier ein, zwei Leute mit dem Shield, allerdings nicht sicher, ob das jetzt ein Shield TV ist, rumhantieren. Und da gibt es jetzt eine App von Nvidia offiziell. Ich hoffe, dass die auch in Europa verfügbar ist. Ich kann es leider nicht probieren, ob die App herunterladbar ist. Ich sehe nur, diese App ist incompatible with all your devices, weil ich natürlich kein Shield TV habe. Also müsst ihr selbst mal gucken. Link habe ich auch hier drin. Damit kann man relativ einfach auf Daten, Dateien zugreifen, die auf eurem Heimserver über NAS beispielsweise ist, ja, und können dann quasi ganz, ganz einfach abgespielt werden mit diesem Shield TV. Das ist sehr, sehr interessant. So ein NAS-Server lässt sich mit ein paar Klicks einrichten und so könntet ihr dann zum Beispiel Teile eurer Festplatte freigeben für das Shield TV, ja, und könnt dann eben das Ganze nutzen. So, dann haben wir noch was. Ah ja, genau. Das erste Mal, oder nicht das erste Mal, aber eins der ganz wenigen Male, wo ich hoffe, dass eine Funktion von Google Maps nicht nach Deutschland kommt. Ich hoffe, die bei Google wissen, wo das Problem liegt. Ja, und zwar wird gerade eine neue Version ausgeliefert an etliche Google Maps User im Ausland, in den USA, für Radarfallenwarnungen. Ja, das heißt, wenn man dann fährt und es ist dort eine Radarfalle gemeldet oder eine fest installiert, dann kriegt man eine Warnung, dann weiß man, oh, so, jetzt muss man also vom Gas, ja, und ja. Das mag zwar in den USA ganz okay sein, das ist bei uns strengstens verboten. wenn ein Polizist übungsberechtigten Verdacht habt, dass ihr eine solche App, die gibt's auch separat, solche Speedtrap-Warning-Apps, ja, dass ihr so eine App auf dem Gerät habt, dann kann der und darf er euer Gerät filzen. Ja, so sieht's aus. Und wenn der das entdeckt bei euch, dann wird's so richtig teuer. Da könnt ihr sogar eine Freiheitsstrafe dafür bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das in Deutschland so extrem stark geahndet wird. Man könnte fast meinen, da würde jemand umgebracht werden, ja. Ich kann es nicht sagen, ich weiß nur, dass es so ist und das gibt riesen Ärger. Riesen Ärger. Sowas habt ihr noch nicht erlebt. Wenn Google Maps, wenn das wirklich das als mögliche Funktion bei euch hier auf dem Smartphone in Deutschland zur Verfügung steht, dann kann ein Polizist mit fast sicherer Wahrscheinlichkeit ausgehen, dass ihr das installiert habt. Also ich meine, das ist Bestandteil des, also des grundsätzlichen Android-Systems, außer jetzt mal ein paar Exoten. Ja. Und dann hat er berechtigte Annahme, das reicht ja, berechtigte Annahme, dass ihr möglicherweise solch eine App installiert habt. Das wird happig. Damit wäre die Nutzung von Google Maps im Auto unmöglich in Deutschland. Und eventuell sogar die Nutzung von einem Smartphone per se unmöglich. Und das wäre wirklich ganz, ganz schlimm. Und deswegen hoffe ich inständig, dass Google sich da ganz genau informiert und feststellen wird, dass es nicht möglich ist, diese Funktion in Deutschland freizuschalten. Das zählt übrigens nicht nur für Deutschland. Das gilt auch für andere EU-Länder. Ja. Ich kann das mal eingeben hier. Moment, da muss ich mal schauen. So, ich gucke das mal im Hintergrund bei bei Wikipedia. Genau. Da ist jetzt auf die Schnelle kann ich jetzt nicht so viel finden. Es gibt allerdings ich habe hier mal ein okay, ne, das ist nur Rückgabe eines solchen Gerätes. Aber wie gesagt, zum Beispiel bei diesen Geräten, bei diesen Hardware-Geräten, die es da gibt, ist sogar der Besitz sehr, sehr umstritten. Ja? Also nicht nur die Inbetriebnahme, sondern der Besitz eines solchen Gerätes ist schon umstritten. Also wie gesagt, ich muss noch mal gucken, wie, warum eigentlich, ob es da irgendwie ein spezieller Hintergrund gibt, warum das so stark geahndet wird in Deutschland. Das ist sehr, sehr mysteriös meiner Meinung nach. Allerdings gibt es auch, wie gesagt, in andere europäischen Länder, die sind teilweise noch schlimmer als in Deutschland bei diesen Radarwarngeräten und eben auch bei solchen Radarwarn-Apps. Das ist wirklich massiv. Ich weiß, dass es die Erweiterungen für jedes bessere Navi-System gibt. Ja, die gibt es. Nur, es ist dann natürlich das Grundgerät ohne diese Funktion. Ja, und wer das dann wirklich riskiert, es zu installieren, ist okay. Also auf einem normalen Navi wird auch ein Ordnungshüter weniger nachgucken. Ja. Wenn er es tut, wie gesagt, dann habt ihr wirklich die A-Karte gezogen. Das ist kein Spaß mehr und das ist es auch nicht wert. Ich habe da einen super Tipp für euch. Ja. Einfach an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Fehlender Google Assistant Service Support erzeugt Unmut. Ja, selten so deutliche Worte gelesen. Der Support für den Google Assistant ist quasi nicht vorhanden. Ja, also man hat da kaum Möglichkeiten, wenn etwas nicht hinhaut, irgendwie Hilfe zu bekommen, außer natürlich wieder in diesen Foren. Ne? und grundsätzliche Probleme, die da auftauchen, da weiß man gar nicht, wohin man sich wenden soll. Ehrlich gesagt, diese Feedback-Funktion, die es da gibt, die man übrigens auch per Sprache aktivieren kann, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ja, nach Neil Doppelpunkt geschickt wird. Ja. Psst, weg. Denn, ja, weiß nicht, also ich weiß nicht, wie oft ich die Funktion schon benutzt habe. Ne? Natürlich, ist ja klar, kann ich ja überlegen, ne? wenn kann nicht alles umsetzen, Google, was einer da rein redet. Ne? Und man kann ja nicht reinreden, Leute, wenn das nicht funktioniert, will ich mein Gerät zurückgeben, dann sagt der Assistant, oh, das tut mir aber leid, ja, okay, ich schicke dir eine Retournummer, dann kannst du das Gerät zurückschicken. Nein, so passiert es eben nicht. Ne? Aber sowas bräuchte man mit Leuten etwas ausdiskutieren, die dann vielleicht auch ein Ticket offen machen, damit es eben auch an die Entwickler weitergeleitet wird. Ja. Ist mir schon klar, dass ein Send-Feedback nicht alles an die Entwickler weitergeleitet werden kann. Die würden ja durchdrehen. Die müssten ja so viel Feedbacks abhören oder lesen, dass wir ja gar keine Zeit mehr für was zu programmieren. Das ist unmöglich. Da muss also ein Filter davor, und das ist das Support-Team normalerweise. Ja? Und manchmal braucht man eben ein riesiges Callcenter. Wenn sowas nicht betrieben werden soll, dann ist es halt bei solchen Firmen wie Google üblich, dass man dann eben gar nichts hat. Ja, also, so, das war's. Ja, ihr habt ein Problem, keine Ahnung, habt ihr euer Fernabsatzgesetz Umtauschrecht? Ja, die Garantieleistung, könnt ihr das Teil einschicken, wenn ihr der Meinung seid, dass es ein Defekt ist. Und das war's. Ja, mehr geht nicht. Und genau das wird jetzt immer mehr moniert. Ehrlich gesagt, diese harten Worte, die da gesagt wurden, habe ich gedacht, das wird einen kleinen Aufschrei verursachen. Aber so wie ich die Sache sehe, weiß ich, warum das Gerät keinen Support hat bei Google. Denn es scheint niemanden groß zu interessieren. Ja, also bei so einer bekannten Seite 20 Kommentare, wo die meisten davon eigentlich nur ja, sind, ja, stimme ich zu, und pff, ja, das war's eigentlich. Ja, was soll man dann sagen? Also scheint wirklich kein großes Interesse bei den Leuten hervorzubringen. Weiß nicht, ob die da schon resigniert haben. Es geht da übrigens nicht nur um den Assistant jetzt, so Google Home und so weiter, sondern es geht auch um den Assistant, der eingebaut ist im Smartphone. Ne? Auch da, null Service, kein Support. Ja? Keine Ahnung. Finde ich ein bisschen schade. Ist doch das große Zugpferd. Alles dreht sich momentan ja nur um den Assistant. Ne? Und die super tolle legendäre AI, ja, genau, die jeden Tag aufs Neue was nicht versteht. Und, ja, was soll ich da sagen? Vielleicht sag ich was zu den LG G8-Gerüchten. Ja, genau. Also zunächst mal, es sind vor kurzem Fotos aufgetaucht, die scheinen vollkommen aus dem Himmel gegriffen zu sein. Also das wird wohl nichts sein, ja. LG G8, ja, was könnte man erwarten? Also 6,1 Zoll Display, ja, das weiß man wohl, was meiner Meinung nach relativ klein ist. Auf den Renderings, die sich eben als falsch herausgestellt haben, war ein Notch zu sehen. Ja. Aber wie gesagt, da die ja als falsch deklariert wurden jetzt offiziell von LG, ist da natürlich wieder alles offen. Genauso wie der Glas, die Glasrückseite hinten. Und naja, also schade, ne? Ich wollte euch eigentlich heute ein bisschen mehr über das LG verraten, ja, über diese Gerüchte, die da rauskamen, aber da eben das Ganze sehr fraglich jetzt ist, ja. Das Einzige, was wohl dann stimmt, eben das 6,1 Zoll Display und ein Snapdragon 855 Prozessor. Ob da wirklich eine 3-Kamera-Array hinten drauf ist, auch das ist jetzt natürlich wieder fraglich, aber wäre eine Möglichkeit. Ja, genau. Hoffen darf man dann auch auf den 3,5 mm Klinkenstecker, wenn einem das wichtig ist. Und tja, so war's. Gut, also das heißt warten. Preislich würde ich allerdings keine Wunder erwarten. Ich würde mindestens 750 Euro veranschlagen, wenn nicht sogar 800 Euro unten drunter. Da müsste schon ein generelles Umdenken bei LG stattgefunden haben, was ich natürlich sehr begrüßen würde, aber auch sehr stark bezweifle. So, wir sind mal zeitlich um Himmels Willen jetzt. Ach Gott, naja. Warum quatsche ich immer zu lang? Entsperren per Fingerabdruck kann erzwungen werden, Leute. Ja, passt auf. Das kann ins Auge gehen, und zwar in den USA. Da wurde jetzt an höchster Stelle entschieden, ja, es ist rechtens, ihr dürft gezwungen werden, mit dem Fingerabdruck euer Gerät zu entsperren. Aber ihr dürft nicht gezwungen werden, eine PIN einzugeben. Das heißt, PIN-Eingaben sind gesetzlich geschützt. Biometrische Freigaben allerdings nicht. Das heißt, Retina-Scan oder Fingerabdruck-Scan kann erzwungen werden. Ja, das ist übel, und deswegen solltet ihr, falls ihr in die USA reist, definitiv die Fingerabdrucksperre rausnehmen, stattdessen einen PIN-Code eingeben. Ob euch das viel hilft, weiß ich nicht, denn die meisten positiven Gesetze gelten nur für Bürger der USA. Ob ihr dann so schnell nochmal heimkommt, weiß ich nicht. Müsst ihr dann ausprobieren, was euch wichtiger ist. Eure Ehre, eure Privatsphäre, euer Leben oder eure Sicherheit vom Smartphone her. Müsst ihr selbst entscheiden. Yep. OnePlus 6T ist das beste Gerät für Mods und Routing. Ja, also sieht es aus, und dem kann ich eigentlich zustimmen. Bei allem, was man hört und sieht, hat zwar das 6T ein bisschen was eingebüßt, ja, von dieser, ja, Open Community, sage ich mal, Sache. Es ist etwas kommerzieller geworden, das Produkt, um es vorsichtig auszudrücken, und damit auch etwas geschlossener als vielleicht noch Vorgängermodelle. Aber es scheint wohl klar zu sein, dass das immer noch das beste Gerät ist für Routing und für Modding, ja? Weil man da nicht generell, sag ich mal, verteufelt wird vom Hersteller. Ja, das ist ja schon mal was. Ich lasse den Link mal drin dazu. Da ist ein relativ interessanter Artikel dazu, wenn auch nicht besonders lange. Unter anderem, ja, da oder deswegen, weil eben eine große Auswahl an Custom-ROMs verfügbar ist. Ja. Und das ist ja schon mal nicht schlecht, gute Voraussetzung. Aber auch noch andere Sachen, die, wie gesagt, in dem Artikel ganz gut dargelegt werden. Die beste Kamera eines Smartphones ist die des Huawei Mate 20 Pro. Punkt aus Ende. So, die DxO Marks sind draußen für dieses Gerät, und ich habe es schon angedeutet, dass es sicher ist, dass das ja eine Kamera ist, die vor der Kameraqualität eines Google Pixel 3, das mittlerweile auch in der Liste etwas abgeschlagen ist, und eben auch vor dem Apple iPhone XS Max kommt. Mit 109 liegt es zusammen mit dem Huawei P20 Pro ganz weit vorne, Platz 1 und Platz 2. Und dann kommt eben das Apple iPhone XS mit 105 Punkten, dann das HTC U12 Plus, kleine Überraschung meiner Meinung nach, 103, zusammen mit dem Samsung Galaxy Note 9 und dem Xiaomi Mi Mix 3. Danach kommt nochmal ein Huawei, das ist nämlich das P20 ohne Pro. Dann das Apple iPhone XR und dann erst das Google Pixel 3 und dann das Samsung Galaxy S9 Plus. So sieht der Verlauf aus und damit hat die neue Krone der Kamera bei mobilen Telefonen eben Huawei Mate 20 Pro ergattert. Qualcomm hält Anschluss an Huawei's Kirin. Ich hab's so rumformuliert, ja, denn Huawei Kirin 980 war zuerst auf dem Markt. Den könnt ihr schon seit etlicher Zeit kaufen. Den Qualcomm Snapdragon 855 noch nicht. Ja, wird zwar jetzt bald passieren, aber noch nicht. So, und man sieht, dass der Qualcomm 855 mit dem Kirin jetzt also gleich auf ist. Obwohl der Kirin schon relativ lange auf dem Markt ist. Und das zeigt eben, dass der technische Vorsprung bei Huawei schon ziemlich groß ist. Also die Kameras, die jetzt bei den Prozessoren, ja, und so weiter. Das Umfeld von dem 855 im Vergleich zum Kirin Pro liegt immer so in dem Bereich von etwa 5%. Ja, mal ist der Kirin schneller, mal ist der Qualcomm oder der Snapdragon 855 schneller. Ja, aber die schenken sich jetzt nicht wirklich mehr was. Ja, also die sind in etwa gleich auf, kann man sagen. Und das ist eben ziemlich bemerkenswert. Noch vor ein paar Jahren war es genau umgekehrt. Da hat Huawei mit den Kirin-Prozessoren krampfhaft versucht, Anschluss zu halten an die Snapdragon. Ja, diese Zeiten sind jetzt wohl vorbei. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt versucht Qualcomm's mit seinem Snapdragon hier Anschluss zu halten an die Huawei Kirin-Prozessoren. Auch nicht schlecht. Ich wollte hier eigentlich noch ein bisschen was zu sagen, aber ich heb's mir mal auf für nächste Woche. Die Hetzkampagne gegen Huawei der USA ist ja auf vollem Lauf momentan, so wie ich es vorhergesagt habe. Ja, genau so wie ich es vorhergesagt habe. Die Propaganda läuft auf Hochtouren gegen Huawei. Meiner Meinung ist danach klar der Hintergrund, dass die USA probiert, die eigene Firma, nämlich Qualcomm, hier für die 5G-Netztechnik weltweit positionieren. Ja. Ich will dazu eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Vielleicht wird es nochmal akut. Es bahnt sich ja da momentan sehr viel an. Nicht nur wegen der 5G-Netztechnik. Mitarbeiter von Huawei werden inhaftiert. USA verlangt Auslieferung. Es ist wie in einem schlechten Film. Ich meine gerade, ich bin in einem James-Bond-Film. Jetzt bahnt sich da noch so ein bisschen was an. Mal sehen, wie das nächste Woche ist oder nächsten Monat. Und dann gucken wir mal und ziehen da vielleicht ein Fazit. Ich selbst habe natürlich meine Entscheidung jetzt getroffen. Ja, also ich habe sehr stark geschwankt zwischen OnePlus 6T McLaren und eben einem Gerät von Huawei oder Honor. Also ich warte jetzt natürlich morgen noch ab. Wenn es keine großen negativen Überraschungen mehr gibt, werde ich ein Honor-Gerät holen. Honor ist ja eine Untermarke von Huawei, also ist Huawei. Und natürlich unterstütze ich mit dem Kauf von Huawei diese Firma. Ja, ganz klar, weil ich denke, das ist das Einzige, was ein Konsument machen kann, mit seinem Geldbeutel entscheiden. Ja, und das werde ich dann auch tun. Ja, nicht, dass das OnePlus 6T McLaren Edition irgendwie jetzt schlecht ist. Tut mir fast schon leid dafür. Ja, aber ich bin da symbolisch dabei und setze ein Zeichen und kaufe mir jetzt ein Huawei und ein Honor. Und zwar gerade erst recht. Ja, so sieht's aus. Warnung für ES File Explorer Pro, weil wir gerade schon mal beim Spionieren sind. Wenn ihr den ES File Explorer Pro drauf habt, dann kann ich euch empfehlen, den sofort runterzuschmeißen. Denn wenn ihr diese App öffnet, wird ein HTTP-Port geöffnet, von dem man relativ einfach auf alle Daten eures, auf alle Files eures Gerätes zugreifen kann. Also man kann eure Bilder klauen oder sonstige Sachen, was ihr drauf habt. Ziemlich bedenklich. Das ist ein relativ schwerwiegendes Leck, würde ich mal sagen, in dieser App. Jetzt ist es so, die freie App, die ist bereits schon gepatcht worden. Die Version 4.1.9.9 ist bereits gepatcht, sodass dieses Problem nicht mehr besteht. Der Hohn dabei ist allerdings, die Pro-Version, die ich auch hatte, ist bis dato noch nicht gepatcht. Ich habe mich heute schon an den Entwickler gewandt. Und habe natürlich noch erwartungsgemäß keine Benachrichtigung bekommen. Ehrlich gesagt, ich erwartete auch keine, dass ich da eine kriege. Denn die Firma ist nicht gerade sehr bekannt dafür, dass sie schnell und überhaupt reagiert. Ja. Vielleicht sollte Google auch diese Firma mal genauer unter die Lupe nehmen. Google hat ja schon in den letzten Wochen angefangen, Apps sogar aus dem Play Store zu schmeißen, die ein schadhaftes Verhalten an den Tag legen. Der ES File Explorer hat in der Vergangenheit schon mal in der Free-Version Schwierigkeiten gemacht. Da war sogar Lockscreen-Werbung eingeblendet worden. Das ist schon ziemlich übel. Das ist zwar jetzt nicht mehr der Fall, aber dennoch ist immer wieder, ja, das ist nicht ganz so positiv, was immer wieder herauskommt. Und jetzt eben diese Sicherheitslücke, die natürlich nicht absichtlich war, gehe ich davon aus, aber dass die jetzt noch nicht gepatcht wurde bei der Pro-Version, während die kostenlose Version die gepatcht hat, das ist mir unbegreiflich. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe natürlich die App jetzt auch gelöscht und werde euch auch noch eine Alternative vorstellen. So, teures Comeback. In der Community wurde ich darauf aufmerksam gemacht. Und da sage ich auch später noch was dazu. Das Razer klappt wieder. Ja, genau, ein Motorola Razer kommt wieder auf den Markt. Und wenn ich das richtig verstehe, ist es tatsächlich das normale Klapp-Handy. Ja, ich weiß noch nicht, ob da jetzt tatsächlich Android drauf ist oder ob das ein neutrales System hat, kann ich noch nicht sagen. Ja. Ich weiß nur, dass der Preis natürlich jenseits von Gut und Böse ist. Ich weiß auch gar nicht, wo da die Zielgruppe sein soll. Also ich wüsste sehr gut die Zielgruppe. Das wäre nämlich zum Beispiel auch ich. Ich hätte gerne ein Android-Klapp-Handy. Vielleicht nicht gerade in der Bildschirmgröße, ja. Aber dennoch, ja, wäre gar nicht so schlecht. Ich habe Klapphandys früher sehr, sehr gemocht. Und bis heute gibt es ja etliche Klapphandys in Japan, auch mit Android drauf. Und die erfreuen sich dort großer Beliebtheit. Warum auch nicht? Das ist der beste Display-Schutz, den es gibt. Ja, man klappt das zusammen. Yay. Auf der anderen Seite, bei $1,500, was das Teil kosten soll, weiß ich eigentlich nicht, wer das überhaupt noch kaufen soll. Also, ich meine, selbst die Leute, die das gut finden, ich glaube, das sind die wenigsten bereit, dann $1,500 dafür auszugeben. Ich weiß nicht, vielleicht überreiche Super-Hipster, die jetzt cool sein wollen, weil sie ein Handy haben, das aussieht, als ob es aus den 90ern ist. Kann es nicht genau nachvollziehen. Ich will das nicht negativ darstellen. Ich finde das cool, wie gesagt, Klapp-Handys. Aber, ne? Ist ja sehr beliebt momentan so bei den Hipsters, ne? Immer so dieses alte, neue, ne? Cool, ja. Und jetzt bin ich in, weil ich habe ja sowas von andere Sachen, ja, wie die anderen, ne? Jep, genau. tja, was soll ich dazu sagen? Weiß nicht. Ich warte noch mal ein bisschen ab. Vielleicht gibt es auch noch bald neue Informationen drüber. Das sind ja mehr oder minder noch Gerüchte. Dabei handelt es sich eben nicht um das, falls ihr das denkt, das Razer gab es ja auch mal als Android-Gerät, nein, sondern das ist das kleine Club-Handy des Razer. Und ja, also wenn das Teil jetzt, sag ich schon mal, 100, 150 Euro kosten würde, dann wüsste ich die Gruppe und es würde sich auch erübrigen nach der Frage, ob da Android drauf ist. Bei 1500 weiß ich nicht genau, ob das auch noch Brötchen backt oder ob man das Zusammenklappen auch noch so als Waffeleisen benutzen kann. Ja, man macht einen Teig auch so auf die Tastatur, klappt das Display, lässt, was weiß ich, hier ein Benchmark laufen und in einer Minute macht man dann auf und dann ist die Waffel fertig oder so, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Okay. Vorbei mit den News, ich komme jetzt zu der Community, ja, muss ich mal hier das Handy nehmen, weil die meisten Nachrichten kommen diesmal auch wieder über Line rein. So, da haben wir zuerst mal, genau, die Frage vom Alexander, ist immer zuhören eigentlich inzwischen ein Standard-Android-Feature? Soweit ich mich erinnere, war Motorola der erste Hersteller, der es implementierte, dass das Gerät auch bei ausgeschaltetem Display auf das Buzzword mit Google, ne, reagierte. Samsung baut es auch seit einigen Jahren in seine S- und Note-Reihe ein und Pixel-Geräte können es auch, soweit ich weiß. Wie sieht es mit den anderen Herstellern aus? Kann man davon ausgehen, dass nahezu jedes aktuelle Smartphone das kann? Ja, also man kann tatsächlich davon ausgehen, dass es nahezu jedes aktuelle Smartphone zumindest mal im Premium-Segment kann. Ich habe mich da ein bisschen umgehorcht und tatsächlich ist es so, dass mittlerweile diese Funktion unterstützt wird. Ich musste wirklich ein bisschen nachforschen, denn ich habe ja eigentlich nur hier Google-Geräte gehabt die ganze Zeit über, also das Nexus, Nexus S, Nexus 4, dann das 5X, Google Pixel XL. Ja, da war es ja eigentlich klar, dass das funktioniert. Ne? Davon musste man einfach ausgehen. Und es war auch so. Zumindest ab dem Nexus 5X, Nexus 4, Nexus S waren da meines Wissens noch nicht fähig dazu. Das war aber auch noch eine andere Zeit. Wo es auch funktioniert, sind die Honor-Geräte, das weiß ich. Und ich glaube auch die Huawei-Geräte haben das unterstützt. Ja, die neuen auf jeden Fall. Die haben auch noch in manchen Regionen ihren eigenen Assistant drin, der hört auf irgendeinen chinesischen Namen, auch cool, und wird dann eben aktiv. Die Sache ist die, dass fast immer nur der Google Assistant unterstützt wird. Ja, das hat einfach damit zu tun, dass so eine Unterstützung im Betriebssystem drin sein muss. Ja. Die kann man nicht auf einer höheren Ebene machen, die muss auf der niedrigsten Ebene stattfinden. Einige Hersteller greifen da natürlich dann ein, die ihr eigenes adaptiertes Android drauf machen, wie eben Huawei und Co. Ja. Die können dann natürlich da eingreifen und dann sagen, okay, wir machen hier unsere eigenen Assistant. Samsung macht es übrigens auch, ja, eigentlich der bekannteste Vertreter, die haben ja auch den eigenen Assistant Bixby, ja, und da ist es eher umgekehrt, da muss man, glaube ich, oder musste man zumindest einige Anstrengungen unternehmen, dass man den Google Assistant da aufwecken kann, aber es geht, ja. Und somit kommen wir zu dem Amazon Echo, ich möchte jetzt nicht den Namen sagen, ja, von der guten Tante, ja, sonst geht es da hinten wieder los. Ja, da wird es schon etwas schwieriger. Also zum Beispiel auf dem Pixel ist es nicht möglich, die App so zu aktivieren. Das geht auf Zuruf eigentlich nur dann, wenn ich zum Beispiel die Musik-App aktiviert habe. Dann kann ich das Gerät ansprechen, wenn das Display an ist. Ist das Display aus oder die App nicht gestartet, geht's nichts. Also auf Betriebssystemebene geht dann eben nichts in der Richtung mit dem Amazon Echo. Das hätte ich fast gesagt. Muss man echt aufpassen. Und somit ja, bleibt natürlich immer ein fader Nachgeschmack und man kann nicht immer genau sagen, inwiefern das dann auch funktioniert. Übrigens, es gibt auch noch Geräte, die, wo das nur funktioniert, wenn das Display angeschaltet ist. Ja. Auch soll es eine Änderung geben. Das hatte ich vor einigen Wochen gelesen. Seitdem ist es allerdings darum still geworden. Vielleicht hat man sich nochmal erbarmt und die Idiotie hinter diesem Vorhaben entdeckt, dass man das Smartphone nur noch für ganz wenige Grundfunktionen nutzen kann per Zuruf, wenn das Gerät gesperrt ist. Man kann ja diese Funktion ausschalten. Ja, dass das Gerät, wenn es gesperrt ist, dass sich damit entsperrt mit der Stimme, das kann man ausschalten. Was ich auch verstehen kann, wenn man eben hier High Security Abschottung möchte. Aber dass man das, auch wenn man diese Funktion eingeschaltet hat, dass dann trotzdem nur Grundfunktionen aktiviert sind, damit wird alles vollkommen hinfällig. Also damit ist der Assistant vollkommen unbrauchbar geworden. Auf dem Smartphone. Ich hoffe, das wurde den Leuten noch bewusst, weil ich habe bisher, wie gesagt, davon nichts mehr gehört. So, der Fahrenheit hat auch noch dazu geschrieben, Moto war einer der ersten, der das Zuhören bei ausgeschaltetem Gerät eingeführt hat. Moto X. Dieses Feature mit Amazon Echo und Google-Einbindung auf Wunsch beim Moto X4 musste man und muss man noch heute selbstständig aktivieren. Zudem muss man dies in SmartLock auch noch bestätigen. Bei den ersten Pixel-Geräten war diese Funktion auch noch ein Alleinstellungsmerkmal. Leider bin ich nicht mehr auf dem aktuellen Stand, welche Geräte dieses Feature auch noch unterstützen. Ja, also auf jeden Fall ist das jetzt bei einer großen Anzahl von Geräten möglich. Also da muss man sich jetzt keine großen Gedanken mehr machen. Und ja, das klappt. Okay, dann der Fahrenheit hat mich eben auch noch auf die Rückkehr zu diesem Razer Phone aufmerksam gemacht. Er mag das auch. Ja, ich finde es auch wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen, da hoffentlich kommt da nicht der Hipster in mir zur Geltung. Wie gesagt, die Freude war dann natürlich weg, als ich gelesen habe, hier 1500 Euronen, das war's dann. Ja, also das ist mir dann zu hipstermäßig. Schade, echt. Naja, okay, gut. Vielleicht sollten wir mal eins aus Japan importieren. Ja? Die sind nämlich richtig cool, die Klapphandys dort, und können sogar was. Ne? Naja. So, dann war noch was Tasks beenden und Messenger. Da war ja die große Sache mit, wie Google jetzt mittlerweile Tasks abschießt. Nicht nur Google, sondern auch andere Firmen mit ihrem Stromsparwahn und was weiß ich, was die da noch für Absichten, Intentionen haben, sodass nur die eigenen Apps noch richtig funktionieren, die man will, und dass dann die Hersteller, die App-Hersteller vielleicht hingehen müssen und müssen da was beantragen und Lizenzen, was weiß ich, einholen, damit die eigene App grundsätzlich frei ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schreibt Migeli, ich habe ein Huawei Mate 9 mit Oreo. Seit dem Upgrade auf Oreo wird der Signal Messenger öfters mal abgeschaltet. Mal nach einer Minute Standby, mal nach einer Stunde. Nachrichten kommen dann nur rein, wenn man Signal wieder öffnet. Ich habe schon alles an Einstellungen ausprobiert. Laut Google haben dieses Problem auch User von WhatsApp und Threema. K9 Mail läuft dagegen durch ohne Probleme. Also ich weiß, die Einstellungen dafür sind nicht ganz so einfach. Definitiv kann ich sagen, dass bei einem Honor View 10 die Einstellungen absolut so zu machen sind, dass das mit Line zumindest absolut problemlos funktioniert. WhatsApp weiß ich nicht. Ich gehe aber davon aus, dass das ein grundsätzliches Problem ist, auch mit dem Signal Messenger. Sobald eben diese Stromsparfunktion eingeschaltet ist, wird der Task abgeschossen, wenn die App im Hintergrund ist, und zwar, ja, nach mir sich nicht zu erschließenden Regeln. Manchmal eben, wie du sagst, erst gleich nach ein paar Minuten, manchmal aber erst nach einer Stunde. Ja. Dieses Verhalten sehe ich leider auch auf meinem Pixel seit Android Oreo, das ich ausgeführt habe mit Pokémon. Ja. Und ich weiß auch nicht, wo da jetzt der große Hintergrund liegt, ist ja im Prinzip auch egal, denn meines Wissens nach kann man das ändern per Einstellung. Man muss allerdings an zwei verschiedenen Punkten das umstellen, damit das sich nicht wieder automatisch aktiviert. Also es ist ein bisschen komplizierter. Ich habe leider keinen Zugriff momentan. Falls es mit dem Honor View 20 klappt bei mir irgendwann mal, dann kann ich das auch nochmal genau nachvollziehen. Und die Einstellungswege auch nochmal darlegen. Es müsste allerdings auch im Internet was zu finden sein, wie man das einstellt, dass diese Apps nicht beendet werden. Ja. Ich guck da mal. Ja, es ist jetzt blöd, das hier jetzt zu machen während der Sendung. Ne? Das ist natürlich jetzt bescheuert. Aber es gibt hier verschiedene Anleitungen, die das eigentlich dann je nach Version der UI, also EM UI 9 hat das sicherlich wieder andere Einstellungen. Ne? Und wie gesagt, es sind zwei Stellen, an die ihr hin müsst, um diese App zu freizugeben und die Stromsparfunktion zu deaktivieren. Ja, genau. So, was hatten wir noch hier? Das war's sogar. Okay, gut. Dann komme ich mal zur App der Woche. Das ist Solid Explorer. Nach dem Fiasko mit dem ES File Explorer habe ich mich natürlich in Windeseile auf die Suche gemacht nach einer Alternative zu diesem ES File Explorer und bin dann eben zu Solid Explorer File Manager gekommen. Warum denn ausgerechnet der? Es gibt doch so viele verschiedene File-Manager, einige oder etliche davon hatte ich ja auch schon mal vorgestellt. Klar, es ist natürlich durchaus eine Geschmackssache. Es gibt ja auch zum Beispiel den Total Commander, der war auch, glaube ich, schon mal App der Woche bei mir. Auch der ist sehr zu empfehlen. Auch den könnt ihr euch mal genauer angucken, ja. Warum ich eben auf diesen Solid Explorer gekommen bin, weil der meiner Meinung nach dem ES File Explorer sehr ähnlich ist, sowohl im Umfang der Funktionen als auch in der Art, wie die Funktionen eben rüberkommen. Das heißt, wer den ES File Explorer gewohnt ist, der wird sich bei Solid Explorer ziemlich schnell heimisch fühlen. Er hat umfangreiche Cloud-Space-Funktionen, das heißt, dass man nicht nur auf das lokale Gerät zugreifen kann, sondern das war einer der Riesenvorteile bei ES File Manager oder File Explorer, dass man eben auch zum Beispiel auf FTP, SFTP Server, WebDAV, SMB, CFS Clients zugreifen kann und auf Dropbox, Box, OneDrive, Google Drive, SugarSync, Copy, MediaFire, OwnCloud, Yandex und sogar über ein spezielles Plugin, denn der Solid Explorer ist Plugin-fähig, kann man sogar auf Amazon Drive zugreifen, ja, alles also kein Problem, das heißt, man hat da wirklich viel Möglichkeiten, auch das Design, wie gesagt, erinnert ein bisschen, zumindest das Grunddesign erinnert ein bisschen an ES File Explorer. Und man kann es allerdings auch sehr, sehr gut einstellen. Es hat einen Musikplayer, auch das eine Funktion, die ja bei ES File Explorer auch bei vielen prominent genutzt wurde, denn man braucht sich dann eben, wenn man, sagen wir mal, mit den Grundfunktionen von mit Musikabspielen zufrieden ist, braucht man sich nicht nochmal einen extra Musikplayer zu installieren. Ja, auch das ist eine gute Geschichte. Da ist alles vorhanden und man kann auch alles streamen, zum Beispiel zu Chromecast, was man hier so anhört. Und ja, wunderbar. Man kann auch Videos übrigens streamen an Chromecast. Das ist meiner Meinung nach besonders interessant. Offenbar kann man es aber nicht angucken auf dem Smartphone. Ja, das ist sehr, sehr lustig. Ich habe persönlich ein kleines Problem mit Bildern. Ich habe es nicht geschafft, mir Bilder anzeigen zu lassen. Problem ist noch, bin ich noch am Lokalisieren, muss ich mich auch mit dem Entwickler in Verbindung setzen. Ich vermute mal, dass das Problem irgendwo bei mir liegt. Sieht mir fast aus wie Rechtevergabe oder ähnliches. Da muss ich eben nochmal genauer gucken. Wenn das nicht fruchtet, mal mit dem Entwickler kontaktieren, weil jetzt leider keine Zeit mehr dafür. Ja, also insgesamt eine super gute, auch ein schneller Explorer. Man kann auch diese furchtbaren Thumbnails abschalten. Ich hasse nichts mehr als Thumbnails auf einem Mobilgerät. Das braucht natürlich ewig Zeit, ja. Und das ganze Smartphone wird zugemüllt mit Thumbnail-Dateien. Furchtbar. Und deswegen schalte ich die Thumbnails einfach ab. Das brauche ich wirklich nicht auf dem Smartphone. Und das ist absolut unproblematisch möglich. Die Testversion könnt ihr kostenlos herunterladen. 14 Tage könnt ihr den vollen Umfang testen. Danach würden einige Funktionen eingeschränkt werden. Für 4,49 Euro war das, glaube ich. Genau, könnt ihr dann das dauerhaft freischalten lassen, diese Premium-Version oder die Vollversion. Und dann ist alles wunderbar. Eine besondere Funktion übrigens, die ich unbedingt erwähnen möchte, ist, dass ihr mit diesem File Manager ganz komfortabel Files verschlüsseln könnt. Und falls ihr nicht gerade in den USA wohnt und das komfortabel haben wollt, mit eurem Fingerabdruck verschlüsseln könnt. Ja? Das ist eine faszinierende Geschichte, denn wenn man unterwegs ist, ist eben das Problem oft, dass eine Eingabe von einem sicheren Passwort das Schlimmste ist, was einem passieren kann. Ja? Also wenn man jetzt sagt, oh Moment, da muss ich gerade mal nachgucken, ja, warte mal kurz, ja, so, dann gibt man auf der Handy-Tastatur ein ellenlanges, sicheres Passwort ein, da muss man erstmal gucken, wie war das nochmal, ne? Bestenfalls hat man einen Passwortmanager drauf, schlimmstenfalls ist die Eingabe der Tastatur katastrophal. Und deswegen ist es eben auch nicht so zu empfehlen. Hier einfach Fingerabdruck dran und die Datei wird entschlüsselt. Wunderbar, was will man mehr haben? So, also das ist eine Riesengeschichte meiner Meinung nach, insbesondere bei Nutzung mit Cloud-Space-Sachen. Stellt euch mal vor, wie einfach ihr da eure Dateien auf dem Gerät verschlüsseln könnt und dann die verschlüsselte Datei übertragen auf den Cloud-Speicher, ja, und bei Bedarf könnt ihr die dann dort entweder direkt entschlüsseln oder im Speicher entschlüsseln oder herunterladen und dann eben auf dem Gerät entschlüsseln. Wunderbar, meiner Meinung nach, und deswegen, nicht zuletzt deswegen, Solid Explorer File Manager, die App der Woche. Damit sind wir am Ende für diese Ausgabe vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube könnt ihr Kommentare loslassen. In der Line-Community könnt ihr das auch jetzt tun. Dort gibt es dann auch nochmal, will ich erwähnen, die Live-Übertragung morgen am Dienstag, den 22. Januar, von der Keynote des Honor View 20. Und die Links und Informationen findet ihr diesmal nicht mehr, ab sofort nicht mehr auf YouTube, sondern nur noch auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. YouTube ist da sehr restriktiv geworden. Wer zu viele Links in seinen Beschreibungen macht, wird massiv abgestuft. Ich weiß noch nicht, ob das noch was bringt bei den paar hundert Videos, wo ich schon Sachen verlinkt habe, aber okay, was soll's, ne? Jedenfalls, dort könnt ihr die Links noch finden. Aber nicht mehr auf YouTube. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.